Massenmedien vieler Länder berichteten im Zeitraum vom 8. bis zum 16. Mai über den Rechenschaftsbericht des ZK der Partei der Arbeit Koreas, den der verehrte Genosse Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag hielt. Die russische Zeitung Konkurrent, die brasilianische O Globe, die venezolanische Ultimas Noticias, die mosambikanische Noticias, die südafrikanische Pretoria News, die algerische Saud al-Ahrar und die angolanische O País brachten mit Bildern von Genossen Kim Jong-un bei der Rede auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas und weiteren revolutionären Tätigkeiten den Rechenschaftsbericht des ZK der Partei in Auszügen. Die russische Zeitung Rossiyskaja Gazeta, die chinesische Fan Cixibao, die vietnamesischen Nandan und Quan Doi Nandan, die kambodschanische Kambodscha Daily, die indonesische Jakarta Post, die chinesische Horea, die Zeitungen der Demokratischen Republik Kongo La Bonheur, Le Potentiel und La Prosperite, die polnische Zeitung Rzeczpospolita, der europäische Fernsehsender Euronews und die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus Kim Jong-ismus Studienkomitees und des Nationalen Sozialideologie Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo meldeten den historischen Rechenschaftsbericht von Genossen Kim Jong-un mit den Titeln wie Der Führer Kim Jong-un legte die 5-Jahres-Strategie für die staatliche Wirtschaftsentwicklung vor und der Führer Kim Jong-un unterbreitete die Wiedervereinigung des Vaterlandes als die dringliche Aufgabe.